doch listiger zwäng ich mir Lust. Spart nur zu, der Leben kam als Spiel. Yeah! ist mir der Krümmertrucht. Das gleiche Welt, da blitz so blitzende Wetter, das weckt den Himmel ihr Held. Ich strahl der Sonne. Bedenken will ich's, wer weiß, was ich tue.